Lehre Herr, mein Erlöser, mich beten und befolgen dein heiligen Gesetz. Herr, ich will deinen Willen erfüllen, lehr mich beugen in Demut, mein Herz. Lehr mich beugen in Demut, mein Herz. Und bestimme du völlig mein Leben, lass verweilen in mir deinen Geist. Meine Liebe sei so überfließend, dass sie stets deinen Namen hochpreist, dass sie stets deinen Namen hochpreist. Herr, bewahre mein Herz vor der Sünde, denn dein kostbares Blut wusch es rein. Gib mir brennende, selbstlose Liebe, um mein Licht für die Menschen zu sein, um ein Licht für die Menschen zu sein.